Während der Nacht in Brivière, der Burg mit den 60 Zimmern, erbaut im Prunkstil Napoleons des Dritten, einst Jagdschloss, mit Gestüt, jetzt Aufenthaltsort für die Kinder, deren Weinen und vereinzelte Aufschreie zu hören waren, überkam mich Fieber. Kein einziges Mal war ich krank gewesen in Spanien. Fernab vom Kampf nun sauste und siedete das Blut, brannten Hals und Lungen. Die Schatten der Zweige schwankten auf und ab zum Geräusch des Regens. Ein Kind schien unmittelbar neben meinem Bett zu wimmern. Eine Paradestelle, eine Menagerie war das Schloss, wo die spanischen Waisen anreisenden Delegationen zur Schau gestellt wurden, wo die Vorsteherin ein strenges, ungerechtes Regime führte, wo mir am Abend nach einem Vorschlag zur Verbesserung einiger Anordnungen geantwortet worden war, ich hätte hier als Flüchtling nichts zu vermelden. Ich sprang auf, blickte durchs Fenster hinunter auf einen Hirsch, der reglos, glänzend vom Regen umsprüht, auf einem Hügel stand. Am 24. Oktober war Hodann von Le Bourget abgeflogen. Abends, nachdem er Bremen, Hamburg als Lichterhaufen in der Dämmerung gesehen hatte, in Kastrup gelandet und am nächsten Morgen nach Oslo weitergereist. Er hatte seine Angst auf dem Weg zum Flugplatz nicht verborgen. Ich spürte noch seine zitternde Hand in der meinen. Nun war er, zumindest vorläufig, in Sicherheit. Ich sann dem Gespräch oben im Saal der Cirque des Nations nach. Der Hirsch starrte hinauf zu mir. Hinter ihm durch den Park stob das Laub. Einige Aussagen Münzenbergs mussten sich auf früher Erwähntes beziehen. Ich glaubte, sie zurückführen zu können auf den Entschluss, seinen Austritt aus der Partei bekannt zu geben, um der Verstoßung durch das Zentralkomitee zuvorzukommen. Hodans Antwort deutete an, dass eine Entscheidung von Seiten der Partei noch nicht gefallen war, denn er vertrat nun wieder die Meinung, dass alle Streitpunkte diskutiert und zu einem Ausgleich gebracht werden müssten. Weder du noch die Partei, sagte er zu Münzenberg, können sich dein Ausscheiden leisten. In den Augen der Partei, entgegnete Münzenberg, führe ich längst ein angenehmes Leben im bürgerlichen Lager. Branting versuchte, ihn zu beschwichtigen. Jetzt, da die äußerste Konzentration der Kräfte gefordert wurde, sagte er, hätten alle persönlichen Misshelligkeiten zurückzutreten. Im Schüttelfrost kroch ich ins Bett, sah über mir aber die Stuckaturen, mit denen die Decke des Saals an der Rue Casimir Perier überladen war, die Putti auf ihren Sockeln, die schwelgerischen allegorischen Figuren, der Plafondgemälde, immer wieder mischte sich etwas von fremder Hand gemaltes, skulptiertes in das monumentale Bild ein, das Münzenberg lautlos hin und her schreitend auf den dicken Teppichen vor uns entwarf und mit dem er die feindlichen Mächte umfasste, die er sein ganzes Leben lang bekämpft hatte. Er griff auf, was er vor meinem Eintritt bereits angerührt haben mochte. Frankreich würde sich gegen den Faschismus nicht zur Wehr setzen, sagte er. Die Großbourgeoisie würde sich sogar mit den Faschisten verbünden, um nur nicht noch einmal eine Front der Arbeitenden aufkommen zu lassen. Die Streikbewegung, die Massenaktionen, die im Entstehen begriffen waren, würden mit den brutalsten Mitteln zerschlagen werden. Passivität würde eintreten. Der von Münzenberg geschilderte Mechanismus, der die herrschenden Klassen nach jeder Krise ihre Stellung aufs Neue festigen ließ, nahm Ausmaße des Albtraums an. Zur Schwierigkeit, der Vision zu folgen, gehörte es, da seine Worte mehr und mehr von dem Stammeln durchbrochen wurden, das all seinen Bemühungen um Ausdruck zugrunde lag. So kam es, dass ich ihn bei seiner Rede zuweilen zwischen den Wegelagerern in der Kaschemme im Thüringer Wald sah. Köpfe von Rehböcken und Wildschweinen tauchten auf hinter ihm, sein Gesicht war flackernd beleuchtet von der schaukelnden Petroleumlampe. Unter Bergen von Geld wurde der Wille zur Befreiung verschüttet. Die Stimme des Aufruhrs wurde tonlos gemacht vom Dröhnen der Rotationsmaschinen. Nichts waren die Mauern aus lebendigen Leibern, die sich aus dem Abgrund erhoben, gegen den Sturm der Geschosse, der sogleich in sie hineinfuhr. Ihre Reichtümer ermöglichten es den Gewaltherrschern, sich überall Schergen zu halten. Wie aber konnten diese Horden, diese Armeen, die selber aus der Armut kamen, bereit sein, sich den Mächtigen zur Verfügung zu stellen? Warum wandten sie die Waffen nicht gegen sie, sondern gegen jene, die niedrig waren, wie sie? Weil das Geld sie betäubte, weil die vom Geld erzeugten Lügen ihre Hirne verfilzten, weil der Sold, der winzige Anteil am ungeheuren Gewinn, ihnen Überlegenheit schenkte, sie unternehmungslustig machte, Raffgier in ihnen nährte. Nicht weiter vermochten sie zu sehen, als bis zu ihrer zum Schlag erhobenen Hand. Gelenkt wurden sie von den Schalttischen hoch oben, durch Knopfdruck, durch das Schwingen einer Membrane. Das Schrecklichste in Münzenbergs Halluzination war das unumstößliche, souveräne Thronen der Besitzenden. Diese nannten alles, wonach auch wir strebten, ihr eigen. Überblick, Organisationsfähigkeit, Konsequenz. Und während unsere Heere sich zersplittern ließen, waren ihre Stoßtrupps ringsum effektiv am Werk. Wir mussten uns verkriechen, wir wühlten im Untergrund, sie beherrschten die Staaten, wir mussten mühselig Verbündete werben, sie schöpften aus angehäuften Reserven, wir druckten Flugblätter im Geheimen, verteilten sie, fluchtbereit am Fabriktor, gemahnend an eine weltweite Solidarität. Sie spekulierten frech, offen, international, saugten die Kontinente aus. Dass in Spanien, in China, in Indochina gekämpft wurde, dass auch in Frankreich die Arbeitenden darauf hofften, ihre Stärke zurückzugewinnen, wischte er weg. Ich wusste nicht mehr in der Nacht in Brivière, was Tatsächliches und was Einbildung war. Ein Krebsgeschwür wucherte in allem Lebenden. Das Bewusstsein zerfraß sich selbst, das Geordnete wurde zum Siechtum, das Gewühl auf der Erde diente einzig dazu, Qualen hervorzurufen. Wir selber wählten unsere Einpeitscher, unsere Folterknechte, wir riefen die irrsinnigen Handlungen hervor, wir erzwangen den Wahn. Ich rief, dass es nicht so war, dass es nicht so sein konnte, da wir doch Vernunft besaßen. Die Vernunft würde siegen, hörte ich mich sagen, zu Münzenbergs Gelächter. Und du warst doch in Lenins Zimmer, sagte ich zu ihm und beruhigte mich mit diesem Gedanken. Du hast ihn mit eigenen Augen gesehen, aber er zuckte nur mit den Achseln, fragte, was denn das damit zu tun habe. Ich sah die von ihm beschriebene bräunlich-gelbe Landkarte Belorusslands in Lenins Arbeitszimmer im Kreml, und sie durchsetzte sich schon mit einem lichtern Grau. Ich verwechselte sie mit der Karte in einem anderen Interieur. Sie hing brüchig, breit auseinandergefaltet, an der Wand hinter der Staffelei, neben dem Modell mit dem Laubkranz. Sie tönte im Atelier des schwarz gekleideten Malers Vermeer. Da erstreckte sich mit Koggen und Inselreihen die Nordseeküste. Deutlich stand dort zu lesen: De Nordsee. Hodan war der Nordsee entgegengeflogen. Den Lauf der Weser hatte er aufglänzen gesehen. Angst überkam ihn, dass die Motore gleich aussetzen, die Propeller stillstehen, die Maschine zur Notlandung sinken, die Henker ihn empfangen würden. Dann war ich nicht mehr sicher, um wessen Reise es sich handelte. Um meine, um Hodans, um Münzenbergs Reise. Münzenberg war auf seinen Besuch in Stockholm zu sprechen gekommen im Mai 1917 als Delegierter der Jugendinternationale. Von Zürich aus und auf dem Rückweg wieder war er durch Deutschland gereist, hatte ständig erwartet, im Zug verhaftet zu werden. Seine Vorstellung von diesem ungeheuerlichen Germanien verband sich mit Hodans Panik vor dem Reich, das sich in der Kriegsvorbereitung befand, und mit meinem eigenen Bild von dem Land, in dem ich aufgewachsen war und das ich verlassen hatte. Abseits von der gefährlichen Welt lag Schweden mit der provinziell anmutenden Hauptstadt. Münzenberg hatte sich erinnert, dass die Kongressteilnehmer am Bahnhof von einem Blasorchester empfangen, ihre Auftritte auf dem Podium jedes Mal von einem Tusch begleitet worden waren. Stockholm im Vorsommer 17, nach Lenins Aprilthesen ein halbes Jahr vorm Oktober, war immer noch die ideale Heimstätte des Kapitalismus. In ihrer Selbstsicherheit kümmerten sich die Herrschenden nicht darum, wer sie alle waren, die da ankamen. Balabanow, Lunacharsky, Tschitscherin, Manuilski, Sokolnikow, Schljapnikow, auch Lenin war einen Monat zuvor hier unerkannt aus dem Bahnhof getreten, auf der Durchreise nach Petrograd, zusammen mit Sinowjew, Krupskaja, Armand, Radek. Und doch, sagte Münzenberg, fanden in der idyllisch an Gewässern gelegenen, von Wäldern umgebenen Stadt zu jenen Tagen Arbeitsniederlegungen, Massendemonstrationen, Hungermärsche statt, und eine neue Partei, die Sozialdemokratische Linkspartei, war eben gegründet worden. Nur war es in dieser Stadt so, sagte Münzenberg, dass diejenigen, die auf die Straßen zogen, blitzschnell von der berittenen Polizei, dem Militär zusammengeschlagen, vertrieben wurden. Im Nu waren die Blutflecken vom Pflaster weggewaschen und auch die Revisionisten hielten ihre Positionen, als habe es die Radikalen nie gegeben. Auch heute noch konnte das Land als beispielhaft vorgewiesen werden für das milde Fortschreiten der Reformen, für die Einigkeit zwischen den Käufern und Verkäufern der Arbeitskraft. Nach einem noch wollte ich Münzenberg fragen, ob er meinem Vater begegnet war, damals, als er durch Bremen kam. Aber er war schon ebenso schemenhaft geworden wie Hodan, und auch die Städte begannen, ineinander zu zerfließen. Ich fragte mich, was ich mit Bremen, mit Hamburg, mit Stockholm zu tun hätte. Nur, dass ich auf einem Bett lag, dessen war ich gewiss. Ausgestreckt auf einem Bett lag ich und wusste, dass ich mich in einem Hotelzimmer befand. Ein klobiger, eckiger Vorsprung zog sich vom Fußboden bis zur Decke empor. Die Tapeten waren von einem schäbigen, grünlichen Grau, die Spitzengardinen am Fenster waren zurückgezogen, von dicken Kordeln zusammengehalten. Draußen war ein gedämpftes, nebliges Licht und neben mir, auf der Seite, das Gesicht in die Hand gestützt, lag meine Mutter und sah mich an. Jetzt fiel mir ein, dass wir abgereist waren aus Bremen. Wir hatten auf der Reise nach Berlin einen Tag Aufenthalt gemacht in Hamburg. Mein Vater war vorausgefahren, um eine Wohnung zu mieten. Gleich würden wir zum Hafen und durch den Elbtunnel gehen. Es war mein Wunsch gewesen, diesen Tunnel tief unter den Wassermassen, den großen Schiffen, zu betreten. Schon gingen wir durch die Halle mit der gläsernen Kuppel, wir gingen die Wendeltreppe hinab und den schmalen Fußweg entlang, auf der Fahrbahn ratterten Automobile und Fuhrwerke, stampften die Hufe der Pferde. Ich zeichnete den Tunnel im Längsschnitt, im Hotelzimmer oder später im Zug, mit dem Bleistift zeichnete ich die Treppenstufen, den Fahrstuhl, der an riesigen Triebrädern hing, die Autos darin, den Wagen mit dem Kutscher, die hin- und hergehenden Männchen im Rohr, die Fregatten und Ozeandampfer darüber und, gleich einer Fata Morgana, die Ufersilhouette mit Trümmern und Packhausgiebeln. Ich war versunken in das Zeichnen, versuchte ein technisches Wunder zu lösen, doch etwas stimmte nicht. Ich wusste nicht, wo meine Mutter geblieben war. Eben noch hatte sie mich an der Hand gehalten, unten in dem schnurgeraden Gang. Eine schreckliche Ungewissheit kam auf, wo ich sie verloren haben mochte. Vielleicht war sie verschleppt worden. Ich hörte nur ein Geschrei und Jammern. Menschen eilten vorbei, es klirrte, als wären Scheiben zertrümmert worden. Die Menge trieb eine Frau vor sich her, man hatte ihr ein Schild um den Hals gehängt, mit der Aufschrift »Jid« in jüdischen Lettern. Vielleicht war es meine Mutter. Ich schlug mich durch das Gedränge, doch die Frau war nicht mehr zu sehen. Was jetzt von mir gefordert wurde, überstieg meine Kräfte. Etwas, das außerhalb des Fassbaren lag, sollte in einen Begriff gebracht werden. »Willst du denn immer noch dran festhalten, dass es nichts Unerklärliches gibt?« fragte Münzenberg. »Siehst du denn alle Rätsel für lösbar an?« »Ja«, wollte ich rufen, doch ich brachte keinen Laut hervor. »Alles Suchen würde nichts nützen.« Trotzdem lief ich, als sähe ich Spuren, Anhaltspunkte vor mir. Auch wenn es zu spät wäre, keine Hilfe mehr gäbe, würde ich weiterlaufen, zum Bahnhof, von Perron zu Perron, einem Zug nachlaufen, mich am Geländer emporziehen, wieder abspringen, bis ich einen Waggon fände, dessen Schild meinen Bestimmungsort verkündete. Es musste ein Sinn, ein Ziel vorhanden sein. Ich durfte nur nicht ermüden, nur nicht nachlassen in meiner Anstrengung. Es war ja schon bestimmt, wohin ich sollte. Nur hatte ich den Namen der Stadt vergessen. Hände wiesen in die Richtung, die ich eingeschlagen hatte. Es wurde mir etwas zugeschrien durch den Rauch der Lokomotive. Schrille Stimmen aber übertönten die Rufe. Kinderstimmen. Um Hilfe wurde geschrien. In baskischer Sprache. Ich eilte hinaus in den Nebenraum, den Schlafsaal, wo Kinder sich zitternd, durchnässt, an mich warfen. Langsam fuhr der Zug auf der schmalen Brücke zum Bahnhof ein. Mit hellem Tuten des Signalhorns war er aus dem Tunnel unter der südlichen Stadthöhe hervorgekommen, über das Bollwerk an der Schleuse gerollt, vorbei am Fischereihafen, an der schwimmenden Fischmarkthalle, an den zusammengedrängten Giebelhäusern der Altstadt, am Kanal und am steil aufsteigenden Gemäuer des Ridarholms entlang. Am Clara Kai waren die rot-weiß gestreiften Schranken herabgelassen worden. Zwischen dem Stadthaus und Tegelbacken stauten sich die Automobile und Straßenbahnen. Die Bohlen knirschten unter den Rädern des Zugs. Die eisernen Seitenplatten der Brücke klirrten. Fußgänger auf dem engen Steig neben den Schienen lehnten sich zurück ans Geländer, blickten hinauf zu den vorübergleitenden Waggonfenstern, hinter denen die Reisenden standen, gekommen aus Berlin, Hamburg, Paris. Ein nasser Schnee fiel, das Eis lag grau auf dem Fjärd in der aufgebrochenen Rinne, und um die weißen Melardampfer an der Anlegestelle trieben die Schollen. Das Wasser schien schwarz, schmutziger Matsch bedeckte das Pflaster der Straße, die hinunter zum Platz mit dem Haus der stillen Marie führte. Auch die beiden Frauen am Schlagbaum sahen die Schilder des Zugs, sie hörten das Pfeifen vom Bahnsteig, das Klappern der Gepäckkarren, den langgezogenen Bremston des Zugs. Nun sollte sie ja auch bald hier fahren, in entgegengesetzter Richtung, begleitet von zivil gekleideten Polizeibeamten. Bischof fragte sich, ob ihre Begleiterin denn nicht verstand, was das für sie bedeutete. So leichthin hatte die Polizeischwester von ihrer bevorstehenden Reise gesprochen, als handle es sich um die Rückfahrt eines Touristen. Als die Schranken sich klingelnd hoben, die Autos sich in Bewegung setzten, die elektrischen anruckten, mit ihren Bügeln an die funkensprühenden Leitungen schlagend, hätte sie sich zur Seite werfen, davonmachen, sich vielleicht hinten am Clara Strand zwischen den Marktständen oder in einem der verteuten Boote verstecken können. Doch sie wusste, sie würde es nicht tun. Sie hatte der Schwester das Ehrenwort als Bedingung für den Spaziergang gegeben. Die Begünstigung war ihr zuteil geworden, die Stadt, von der sie, da sie kurz nach ihrer Ankunft ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert worden war, nur wenig gesehen hatte, vor ihrer Ausweisung noch kennenzulernen. Da sie nun einmal in Stockholm war, dürfe ihr die Schönheit der Stadt, hatte die Schwester gesagt, doch nicht vorenthalten werden. Vom Gefängnis an der Bergsgata waren sie die Straßen hinabgegangen, es war zwar trübe, feuchtkalt heute, aber das tat nichts, sagte Bischof. Sie fand die Stadt trotzdem schön, und damit meinte sie die Freiheit, die ihr an diesem Tag leihweise zur Verfügung gestellt wurde. Es war schön, durch die Straßen zu gehen, in die Schaufenster zu blicken, gestreift zu werden von anderen Menschen, und sie stimmte der Schwester zu, dass die Ansicht der Häuser mit ihren Zinnen und Kuppeln drüben auf den Felsen des südlichen Stadtteils und der mittelalterlichen Rundtürme und Paläste des Ritterholms unvergleichlich war. Und zu all dem Schönen gehörte auch die Erwartung, aus Zeitungen etwas über die politische Lage erfahren zu dürfen. Die nichtsahnende Freundlichkeit der Polizeischwester, die der Gefangenen vor ihrer Abschiebung ein Erinnerungsbild von der Stadt schenken wollte, hatte sie anfangs bestürzt. Dann nahm sie die Mischung aus Zuvorkommenheit und Bestialität als eine Eigenschaft hin, wie sie sich aus der gegenwärtigen Zeit zwischen denen, die meinten, sie hätten mit den Umwälzungen draußen nichts zu tun, ergeben musste. Tatsächlich war es ihr zuweilen während der 3 Wochen, die sie in der Haft verbracht hatte, erschienen, als seien ihre Betreuer nicht fähig, sich vorzustellen, was sie, die geflüchtete Kommunistin, in Deutschland erwartete. Dann wieder machte sie der Zwiespalt beklommen im Wesen derer, die ihr fast hilfsbereit entgegenkamen und gleichzeitig im Einverständnis standen mit der deutschen geheimen Staatspolizei. Vielleicht hatte sie doch das Recht der Polizeischwester gegenüber, die zwar die Gewähr für ihre Rückkehr ins Gefängnis übernommen hatte, jedoch bereit war, sie dem Feind zu übergeben, wortbrüchig zu werden, um die nächste Gelegenheit zu nutzen, um der Todesgefahr zu entkommen. Ende Dezember war sie in Stockholm eingetroffen, hatte sich sogleich bei der Roten Hilfe am Mälartorg gemeldet und war bei einem schwedischen Genossen einquartiert worden. Sie war illegal auf Umwegen aus der Sowjetunion nach Schweden gelangt und wollte von hier aus wieder zur Arbeit im deutschen Untergrund zurückkehren. Sie wusste, dass bei einer Legalisierung ihrer Anwesenheit im Land als politischer Flüchtling ihre Personalien an die deutschen Instanzen gelangen würden. Am 4. Januar hatte sie dem Drängen der im konspirativen Kampf unerfahrenen Genossen nachgegeben, sich polizeilich anzumelden. 5 Tage später wurde sie von Beamten aus ihrer Wohnung abgeholt. »Da sind 2 Herren, die wollen dich sprechen.« Dieser Satz, mit dem die Mutter des Genossen auf sie zukam, überraschte sie nicht. Sie war solche Begegnungen von früher her gewohnt. Das Verhör begann sofort, noch ehe sie ins Polizeipräsidium gebracht wurde. Auf die Frage, wie sie ins Land gekommen sei, teilte sie mit, dass sie von Kopenhagen aus die Fähre nach Malmö genommen und dort den Übergang für Skandinavien gewählt habe. Dass sie während der letzten 3 Jahre in der Sowjetunion gelebt hatte, verschwieg sie. Über den Einreiseweg nach Dänemark befragt, antwortete sie, sie habe von Schleswig-Holstein aus die Grenze überschritten. Die Behörden arbeiteten schnell und effektiv. Nach wenigen Tagen war dem Polizeikommissar Söderström bekannt, dass sie seit 1930 als Stenografin beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, dann in der Agitprop-Abteilung und nach 33 im Sekretariat der illegalen Partei beschäftigt gewesen war. Diese Mitteilungen waren der deutschen Fahndungsstelle von einem ehemaligen Angehörigen des kommunistischen Jugendverbands, LAS, zugekommen. Die Vernehmungen im Untersuchungsgefängnis konzentrierten sich nun auf ihre Arbeit während der vergangenen 5 Jahre, doch andere Auskünfte, als dass sie sich als Gegnerin des Faschismus versteckt gehalten habe, verweigerte sie. Die Wartezeit, schon gewiss, dass die deutschen Ämter ihre Auslieferung gefordert hatten, verbrachte sie in dem festungsartigen Bau mit den tiefliegenden, innen vergitterten Fenstern hinterm Polizeihaus in einer geräumigen, sauberen Zelle, die ein aufklappbares Bett, ein Ledersofa, Tisch und Stuhl, aber keine Waschgelegenheit hatte. Die Mahlzeiten wurden ihr von einem Restaurant herübergebracht, sie erhielt sogar Malzbier. Sie war die einzige politische Gefangene in der Frauenabteilung. Im Waschraum und im Gemeinschaftszimmer fand sie nur solche, die wegen Vagabundierens, wie es hieß, wegen Prostitution oder begangener Abtreibung festgenommen worden waren. Diese Frauen waren ihr nicht fremd, sie war froh, dass sie auf diese Weise gleich Einblick erhielt in die Gesellschaft, die sich nach außen hin so harmonisch gab. Sie war zwischen Gefährtinnen, deren Elend im schwedischen Wohlfahrtsstaat hinter der Misere, die sie von Berlin her kannte, nicht zurückstand. Sie war 37 Jahre alt, seit frühester Jugend politisch tätig. 1915 war sie Mitglied des Verbands der Sozialistischen Arbeiterjugend, dann Kommunistin geworden. Auch ihr Vater, Sozialdemokrat, hatte anfangs zu Luxemburg Liebknecht gehalten, sich später jedoch wieder der Sozialdemokratischen Partei angeschlossen. »Ihr mit eurer Diktatur des Proletariats«, hatte er einmal gesagt, »und sie darauf, es gäbe nur 2 Diktaturen, die des Kapitals und die des Proletariats, und letztere wähle sie.« Die politische Erziehung aber verdankte sie ihm. Sie erinnerte sich, wie er am 4. August 14 bei der Bewilligung der Kriegskredite geweint und immer wieder gesagt hatte, die Arbeiter werden sich wehren. Er blieb aktiv auf dem linken Flügel seiner Partei. Als Kind schon hatte sie erfahren, was Hausdurchsuchungen, Verhaftungen waren. Die Aktentasche voll mit kompromittierendem Material war sie durch die Polizeisperre gelaufen. Wenn sie zurückdachte an ihr bisheriges Leben, so sah sie dies ganz im Dienst der Partei stehen. Auch dieser Tag in Stockholm ging ein in eine unaufbrechbare Kette von Verpflichtungen. Es gab keine Opfer für sie. Die illegale Arbeit war eine natürliche Folge aller früheren Aktivität. Sie hatte Aufträge auszuführen und dies spielte sich im anonymen, unauffälligen, verschwiegenen ab. Seit fast 5 Jahren hatte sie ihren Mann nicht gesehen. Er, Vorsitzender der Jungen Volksbühne und der Interessengemeinschaft für Arbeiterkultur, war nach seiner Festnahme 34 ins Zuchthaus Kassel-Wehlheiden eingeliefert worden. Wenn sie persönliche Regungen in Betracht zog, so war es vielleicht der Gedanke, ihm näher zu sein, der zum Wunsch beitrug, wieder Aufgaben in Deutschland zu erhalten. Nicht einmal ein Foto ihrer Tochter, die sie in der Sowjetunion zurückgelassen hatte, trug sie bei sich. Deutlich konnte sie sich die 14-Jährige vorstellen, und sie tat dies voller Ruhe. Sie wusste sie in Sicherheit im Kinderheim von Ivanovo. Es wunderte die Schwester, dass ihr Schützling so schlicht aussah, gar nicht, wie sie sich eine Umstürzlerin vorstellte. Bereits im Gefängnis hatte sie bemerkt, wie die Verhaftete für ihre Kleidung, ihre Körperpflege sorgte. Sie hatte ihrer Überraschung Ausdruck gegeben darüber, dass ein Mensch, der sich so anständig benahm, Kommunist sein konnte. Kommunisten, so hatte sie gehört, seien schmutzig, heimtückisch, räuberisch, eine Gefahr für das Land. Bischof hatte sich immer bemüht, ihre Kleider in Ordnung zu halten. Das blaue Kostüm, das sie seit 3 Jahren besaß und oft trug, sah wie neu aus. Es war aber nicht nur dies, dass sie wusste, Ungepflegtheit macht dich verdächtig. Vielmehr gehörte es zu ihrer Überzeugung, dass sie sich als Kommunistin stets beispielhaft zu zeigen hatte, und dazu gehörte die Sauberkeit. Besonnen und aufmerksam war sie, weil ihr bekannt war, dass ihr Geschick in jeder Sekunde davon abhing, wie sie auf ein Vorkommnis reagieren würde. Ständig waren die Augen zu schulen, mit einem Blick musste erfasst werden, was ringsum geschah. Nichts war ohne Ursache, und nichts durfte sie fürchten. Plötzlich wurde es wieder unmöglich zu entfliehen. Es war, als sei sie beauftragt worden, im Zusammensein mit der Schwester eine, wenn auch geringe, Erziehungsarbeit zu leisten. Sie durfte die Schwester nicht enttäuschen und nicht in ihrem Glauben bestätigen, Kommunisten seien Betrüger und Lügner. Das Stadthaus, dessen Turm Venedig hinauf in den Norden beschwören wollte, hatten sie hinter sich gelassen. Zum Tegelbacken waren sie gekommen, betrachteten die Aushängeblätter des Zeitungsstands am Haus der Tista Marie. Bischof wollte wissen, was die Rubriken besagten, hörte aber geduldig zu, als ihr die Schwester erklärte, die Marie habe Lindström geheißen und zu Beginn des vorigen Jahrhunderts dort in der Straße, die zur Jakobskirche führte, ein Gasthaus besessen. Sie habe blonde Locken gehabt und sei sanft, friedfertig und still gewesen. Dann fragte Bischof, was da über Barcelona stand. Der Sturm auf Barcelona, sagte die Schwester, habe begonnen. Die Vorstädte seien von marokkanischen Truppen erobert worden. Bischof wollte mehr wissen. Doch um die Schwester nicht misstrauisch zu machen, willigte sie ein, dass erst die Besichtigung der Stadt vorgenommen werden solle. Die Schwester kaufte eine Zeitung und nahm sie mit, um später, wenn man in ein Café einkehren würde, daraus vorzulesen. Bischof forderte von der Schwester kein Verständnis für ihre Situation. Sie aber verstand ihre Begleiterin. Sie würdigte deren Vorsatz, sie, die Gefangene, teilhaben zu lassen an etwas, das für sie wertvoll, erlebnisreich war. Während sie neben ihr hergingen, durch die Straßen des Zeitungsviertels, vorbei an den großen Fenstern, hinter denen die Papierbänder durch die Walzen jagten, konnte sie sich vorstellen, was die Stadt war für jemanden, der hier wohnte und arbeitete. Die Schwester war mit diesen Bauwerken, diesen Gassen und Plätzen, mit all diesen Schildern, Zeichen und Denkmälern verbunden. Die Stadt war Bestandteil ihres Lebens, sie enthielt ihre eigene Vergangenheit und sie war angefüllt für sie mit Geschichte. Wenn die Schwester es dennoch nicht vermochte, ihr mehr als Allgemeines von diesem Besitz mitzuteilen, So hing dies vielleicht mit der plötzlichen Empfindung zusammen, dass ihr Schützling hier nie ansässig werden könnte und eben von ihr selbst zu einem Abschiedsgang durch die Stadt geführt wurde. Um die Beunruhigung, das Gefühl von Scham, von sich zu schieben, sagte sie, es würde sich sicher alles zum Besten wenden. Sie habe auch das Schreiben der deutschen Behörden gelesen, in dem versichert wurde, dass den rückgelieferten Flüchtlingen eine gerechte Behandlung zuteil werde. Bischof war stehen geblieben. Sie spürte nur, dass sie sich nicht überraschen lassen, dass sie nicht die Beherrschung verlieren durfte. Sie blickte an der Schwester vorbei in eine dieser kahlen, unfreundlichen, bräunlichen Bierstuben, deren es zahlreiche im Viertel gab, und in der Druckereiarbeiter mit geschwärzten Händen ein paar alte Männer in schäbiger Kleidung an den hölzernen Tischen saßen, unzugehörig, mit einem Ausdruck von Leere, wie im Wartesaal eines Bahnhofs. Sie wäre gern dort eingetreten, doch das wehrte ihre Führerin ab. Auf dem Weg zum Bunkerberg sprach sie von einer Schlacht, die dort ausgefochten worden war, zwischen den schwedischen Bauern und den dänischen Besatzungstruppen. Da mussten wohl noch viele Skelette und Helme und Waffen drinnen in der Erde unter den Häusern liegen, dachte Bischof. Der Name des Heerführers, Sten Sture, sagte ihr nichts. Der Anblick des Telefonturms dagegen, der die Dächer hoch überragte, und des Gemüsemarkts auf dem Platz, rückte ihr die Stadt nah und ließ sie die Flüchtigkeit ihres Besuchs vergessen. Die mächtige Eisenkonstruktion mit Masten in Körben aus Filigranwerk an den vier Ecken und unten am Brunnen mit den weit ausladenden Schwengeln, im zertretenen Schnee die vermummten Händlerinnen an den Ständen, dies enthielt für sie etwas von dem, was den Charakter einer Stadt ausmachte. Sie versuchte es der Schwester zu erklären. Da stampften die Frauen in ihren klobigen Bastschuhen, ihre Gesichter waren gerötet, ihr Atem stieg dampfend auf, sie wogen die Waren auf der Handwaage mit kleinen Kupfergewichten ab, legten Winteräpfel, Rüben, Kartoffeln, frischen Salat aus dem Gewächshaus ins Papier, und über ihnen erhob sich dieses Metallgerüst, dieses Wahrzeichen einer Technik, die es verstand, durch schwirrende Drähte die Stimmen aus aller Welt zusammenzuführen. Sie war nicht sicher, ob die Schwester ihren Gedanken folgen konnte. Sie teilte ihr beim Weitergehen noch ein anderes Beispiel mit, aus dem hervorging, was sie unter den Lebensbeziehungen in einer Stadt verstand. In der Gefängniszelle gab es keinen Bleistift, kein Schreibpapier, eine Strafform, die gegen die für politische Häftlinge geltenden Regeln verstieß. Da waren vor ihrem Fenster einmal ein paar Bauarbeiter mit einer Reparatur der Fassade beschäftigt. Sie hatten ihr schon einige Male zugewinkt, hatten erfahren, warum sie eingesperrt worden war, und auf ihre Bitte reichten sie ihr durch die Ventilationsklappe ein paar Blätter Papier und einen Zimmermannsstift. »So hatte ich nun diesen abgegriffenen flachen Stummel eines Blaustifts«, sagte sie, »dass die Arbeiter ihn mir überließen, war selbstverständlich gewesen. Sie fragten nicht nach bürokratischen Verordnungen. Ich brauchte den Stift, und sie gaben ihn mir, in natürlicher Zusammengehörigkeit.« Der Schnee fiel nun dicht und weich, die Fassade des Schlosses zeigte sich als breit hingelagerte dunkle Masse, zu der schräge Bastionen empurführten, imperatorisch ragte rechts das Reichstagsgebäude auf, die Reichsbank hing hinten daran, dass die beiden Kolosse so eng ineinander griffen, sich so innig umarmten, entsprach ganz der Art dieser Institutionen. Ägyptisch gab sich das Säulenportal zu dem vorn schmal zulaufenden Bau, in dem die Regierung ihren Sitz hatte. Kanzleien der Staatsräte befanden sich auch in den Häusern am Anfang der schmalen Straßenschlucht, die sich hineinzog in die Altstadt. Unten, unter den bereits am Vormittag erleuchteten Fensterreihen im Café, beim Verzehren des bröckligen süßen Gebäcks, bedrängte sie wieder der Gedanke, wie wenig Zeit ihr noch blieb. Die Schwester hatte die Zeitung aufgeschlagen. Zuerst habe ein geordneter Rückzug stattgefunden an der katalonischen Front. Während Tarragona geräumt wurde, hatte die Republik zur Gegenoffensive bei Brunete angesetzt. Die italienischen Truppen waren gewichen, Schon schienen Erfolge der Republikaner in Reichweite. Da trafen deutsche Verstärkungen ein, Panzer, Fluggeschwader. Ja, sagte die Schwester, in Paris habe es Demonstrationen gegeben mit der Forderung einer Öffnung der Pyrenäengrenze mit dem Ruf Waffen für Spanien. Auch die Sozialistische Internationale in Brüssel habe die Aufhebung des Embargos verlangt. Die Arbeiterbewegung aber war kraftlos nach der Zersprengung der letzten Streiks in Paris im November. Daladier konnte unbehelligt an seiner Blockadepolitik festhalten. Chamberlain, von Verhandlungen in Rom und einer Audienz beim Papst zurückgekehrt, unterstützte ihn. Übrigens sei er heute als Kandidat für den Friedenspreis vorgeschlagen worden. Frieden, darunter war der Pakt zwischen dem Faschismus, der Falange, dem Heiligen Stuhl und der englischen und französischen Hochfinanz zu verstehen. Bischof wollte mehr über Barcelona wissen. Die Schwester las vor, dass die Bevölkerung nach schweren Bombenangriffen bei Regen und dichtem Nebel die Verteidigung der Stadt vorbereitete. Barrikaden in den Straßen, Belagerungszustand im ganzen republikanischen Gebiet. Dann noch ein ausführlicher Bericht über die Festveranstaltung der schwedisch-deutschen Gesellschaft im Wintergarten des Hotel Royal. Zwischen den über 1000 Anwesenden seien viele Diplomaten und hohe Offiziere zu sehen gewesen. Der Kaffee war getrunken, der Spaziergang sollte fortgesetzt werden. Durch die schwebenden Flocken gingen sie die enge Straße entlang. Ab und zu erschallten Rufe von den Dächern. Ein Posten hielt die Fußgänger auf, heruntergeschaufelter Schnee fiel in die Haufen am Gassenrand. Zwischen Schneewellen gingen sie hindurch, auf den Hafenkai zu, im milchigen Gestöber waren Kräne und die Rümpfe einiger großer Schiffe zu erkennen. »Weit wird die Aussicht heute nicht reichen«, sagte die Schwester. Sie fuhren aber trotzdem im Fahrstuhl hinauf, das Verkehrsrondell an der Schleuse sank zurück, die Querbalken des Eisenturms glitten vorbei. Zuerst waren unten noch Straßenbahnen, Automobile, Omnibusse, auf hohem Sockel ein Reiter mit vorgestreckter Hand zu sehen. Dann verschoben sich im Flimmern nur noch formlose Schatten. Bischof stand im engen Gehäuse, nah vor der Frau, die den Fahrstuhl bediente. Tiefe Falten durchzogen ihr Gesicht. Ein wollenes Tuch war um ihren Kopf geschlungen. Mit klammen Fingern, die von den Münzen zu bleiernem Grau poliert worden waren, stopfte sie das Fahrgeld in die Schaffnertasche. Sie müsse sich vorstellen, wie sich bei freier Sicht die Gewässer und Inseln hier ausbreiteten, sagte die Schwester, als sie den zugigen Luftgang erreicht hatten. Bischof hörte schweigend zu, wie die Schwester das Panorama aus dem Schneetreiben hervorzurufen versuchte, und je mehr sie beide umfangen wurden von der Blindheit, desto prachtvoller wollte die Schwester das Bild ihrer Stadt vor der Gefangenen erstehen lassen. Bischof dankte ihr. Es war fast, als sei sie es, die nun trösten müsse. Ja, sagte sie, sie könne alles deutlich vor sich sehen. Linke Hand die Bögen der Westerbrücke, rechts die bewaldeten Berge von Hammarby, hinter dem Holm mit dem Kastell den Tiergarten, das Ladugårdsland, die Industriegebiete am Werthersee, Lidingö. Als die Schwester wohl nur, um auf ihre Art ihr Mitgefühl auszudrücken, sie nach ihren Angehörigen fragte, war sie auf der Hut. Es wäre möglich, dachte sie, dass dieses weitschweifige Promenieren einzig den Zweck verfolge, sie aufzuschließen, gesprächig zu machen, dass sie etwas preisgäbe von dem, was sie den Verhörsleitern vorenthalten hatte. Eine Sekunde lang spürte sie einzig Zorn gegenüber ihrer Bewacherin. Es gab hier oben, in den Schneewehen, keinen anderen Menschen. Sie hätte die Polizeischwester niederwerfen, weglaufen können. War ihr der Köder der Freiheit vorgehalten worden, dass sie sich betören lasse, sich selbst verrate, fragte sie sich. Hatte sie wieder den Fehler der Leichtgläubigkeit begangen, wie vor einem Monat, als sie auf Ratschläge hörte, die ihrer Vernunft widersprachen? Sie hatte immer noch nicht genug gelernt. Hatte sich während der Tage vor ihrer Verhaftung nicht gegen den Kontakt mit Emigranten gewehrt. Durch deren Geschwätz, dessen war sie gewiss, war die Polizei aufmerksam auf sie geworden. Sie war in die Falle gegangen, weil sie bereit gewesen war, sich ein paar Stunden lang eine Freiheit vorgaukeln zu lassen. Eine lächerliche Vorstellung übrigens. Es könnte ein Mensch einem anderen die Freiheit geben. Die Freiheit, die konnte sie sich nur selbst holen. Sie stand der Polizeischwester gegenüber. Diese war etwa im gleichen Alter wie sie, war etwas größer, kräftiger, hatte dunkelblondes, onduliertes Haar, ein ovales Gesicht mit feinen Zügen, weichem Blick, war geschmackvoll gekleidet, Maßschneiderei, stammte allem Anschein nach aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Doch war ihre Haltung von leichter Starre. Dies lag daran, dass sie die Hand an ihre umgehängte Tasche presste, fast als sei sie bereit, zu einer Schusswaffe zu greifen. Die Fähigkeit zur Verstellung aber hatte sie an ihr, während der Begegnung im Gefängnis, nie bemerkt. Die Schwester hatte sich bei ihr entschuldigt, dass bei Nacht Licht brenne in der Zelle und dass sie hin und wieder durch den Türspion blicken müsse, denn mancher Häftling habe, wie sie erklärte, Selbstmord versucht oder begangen. Auch ihre Beschämung hatte sie ausgedrückt über die Gefängnisbibliothek, die nur religiöse und vaterländische Schriften enthielt, hatte ihr, da andere Lektüre nicht gestattet war, ein Lexikon gegeben, das sie zumindest Sprachstudien betreiben konnte, als wären diese ihr bei der zu erwartenden Ausweisung noch dienlich. Ein Wiedersehen mit Angehörigen, sagte Bischoff, würde es in Deutschland für sie nicht geben. Und nun schob ihr die Schwester den Arm unter. Es ließ sich nicht ausmachen, ob dies eine Geste von Vertraulichkeit war oder von Vorsorge, wenn die Gefangene einen Versuch unternehmen sollte, sich übers Geländer in die verschwimmende Tiefe zu werfen. Nur weil sie sich sagte, dass ein solcher Fluchtweg für sie nicht in Frage käme, merkte Bischoff, dass sie doch an den Gedanken dieser Möglichkeit gerührt haben musste. Dann gingen sie eine steile Gasse hinunter, und auf dem Weg zurück zum Gefängnis setzte sie sich mit der Frage auseinander, was die Partei ihr wohl hätte anraten können, um mit ihrer Lage fertig zu werden. Wäre es falsch oder richtig bewertet worden, dass sie, nur um nicht wortbrüchig zu werden, bei jemandem blieb, der, wenn auch mit versöhnenden Eigenschaften, im Dienst des Gegners stand? Die Entscheidung aber hatte sie selber zu treffen. Sie wusste nicht, ob sie jetzt aufs Neue einen Fehler beging, in diesem Land, in dem Heuchelei sich von Gleichmut kaum unterscheiden ließ, in dem die Ignoranz zu all den hilflosen Versuchen zum Übertuschen und Glätten gehörte, in dem die politischen Konturen verflossen. Als sie das Gefängnis erreicht hatten, war sie fast erleichtert. Sie ließ sich von der Schwester durch die Gänge führen, und erst als der Riegel krachend hinter der Zellentür zufiel, ergriff sie Verzweiflung darüber, dass sie hatte einwilligen müssen in diese Aufteilung, bei der der eine in seiner Gegenwehr bis zum Letzten sich in Ketten zu legen hatte, während der andere immer nur kapitulierend in Geborgenheit, Selbstzufriedenheit verharrte. Ausgestreckt auf dem ledernen Sofa hörte sie, wie die Schritte der Schwester sich entfernten. Wie die Polizeibeamten, die bei der Behandlung ihres Falls gefügig Dienst taten in der Abteilung, wo Vergehen ermittelt wurden, die sich gegen die Sicherheit des Staats richteten, so musste es auch die Schwester als ihre Mission betrachten, einen jeden, von dem es hieß, ihr gefährde ihre Gesellschaft, unschädlich zu machen. Schien es auch, als fänden alle diese Handhabungen im Unentschiedenen, Obskuren statt, so lagen ihnen doch genaue Pläne und Übereinkommen zugrunde, zu denen zwar die Zweideutigkeit gehörte, jedoch als bewusst eingesetztes Mittel, um die Verordnungen so dehnbar zu halten wie möglich, um den jeweils entstehenden Situationen anzupassen. Dass der Apparat im Unkenntlichen zu arbeiten hatte, war eine internationale Regel. Erst daraus ergab sich dessen Effektivität. Derjenige, der von den polizeilichen Erkundungen und Meldungen über die Grenzen hinweg erfasst wurde, durfte vom Ausmaß und Fortschreiten der Prozedur nichts wissen, wenn der Mechanismus des Geheimdienst dann auf ihn niederschlug, war er sofort entmachtet. Zu Verteidigern hatte der verhaftete Flüchtling keinen Zugang. Er befand sich außerhalb des Rechts oder vielmehr, er wurde einbezogen in eine zwischenstaatliche, höhere Legalität, die seine totale Isolierung und persönliche Ausschaltung voraussetzte und allein das Interesse der Nation als aufstellte. Die Entmündigung des Fremden war notwendiger Bestandteil der Praxis, denn dadurch wurde die mögliche Frage ausgeschaltet, ob er ein aus politischen Gründen Vertriebener sei, der Anspruch erheben könne auf das Asyl, das die Verfassung ihm gewähren müsse. Um die Wende zum Jahr 39 hatte es sich gezeigt, dass das 2 Jahre zuvor vom Reichstag angenommene Ausländergesetz, das den Begriff des politischen Asyls nicht definierte, sondern den einzelnen Behörden die Entscheidung überließ, ob ein Ankömmling aufgenommen oder ausgewiesen werden sollte, aufs Beste der Politik entsprach, das Land von unerwünschter Einwanderung freizuhalten und bei den anwachsenden Mengen der Exilierten aus Deutschland, Österreich, nun auch der Tschechoslowakei, jeder Vorstellung entgegenzuwirken, Schweden könne ein Staat der Zuflucht sein.